Es war längst weit mehr als nur ein Streit zwischen Facebook und der norwegischen Zeitung. Viele Norweger, darunter auch Regierungschefin Erna Solberg, hatten aus Solidarität mit Aftenposten dieses weltbekannte und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Foto des von Napalm schwer verbrannten, nackt vor dem Feuer des Krieges flüchtenden Mädchens auf ihren Facebook-Seiten veröffentlicht. Und auch da war es kurze Zeit später verschwunden. Unklar, aber wahrscheinlich, dass wieder Facebook selbst die Löschbefehle gegeben hatte. So wie zuvor auf der Seite des norwegischen Autors Tom Egeland, der das berühmte und erschütternde Bild neben anderen Kriegsfotos online gestellt hatte. Darüber hatte Aftenposten berichtet. Die Redaktion hatte das Bild des Napalm Girls, wie es in Norwegen genannt wird, auch auf die eigene Seite gestellt und war von Facebook per Mail aufgefordert worden, es zu entfernen. Aber bevor man das hätte tun können, so das Blatt, sei es bereits gelöscht worden. Facebook macht einen Fehler, wenn man dort Bilder dieser Art zensiert, schrieb Ministerpräsidentin Solberg und weiter. Das trägt zur Einschränkung der freien Meinungsäußerung bei. So wie sie, dachten viele in Norwegen und stellten sich hinter Espen Egil Hansen. Er ist Chefredakteur der Zeitung und hatte einen offenen Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg veröffentlicht. Darin war von Machtmissbrauch die Rede. Das wichtigste Medium der Welt schränke die Freiheit ein, anstatt sie auszuweiten. Im norwegischen Fernsehen äußerte sich Hansen am Morgen zu den Hintergründen der Kritik. Facebook hat Algorithmen, mit denen man Nacktbilder entfernt, auch um damit Kinderpornografie zu verhindern. Das ist ja an und für sich gut. Aber sie benutzen in diesem Fall die gleichen Mechanismen, um eine wichtige Kriegsdokumentation zu entfernen. Es ist ihnen inzwischen klargemacht worden, was sie da tun, aber bisher ignoriert Facebook das, macht einfach weiter und löscht das Bild. Inzwischen hatte sich auch der norwegische Journalistenverband eingeschaltet und an den Staatsfonds des Landes gewandt, der hunderte Milliarden Euro aus Gewinnen der Öl- und Gasproduktion anlegt und Berichten zufolge mit umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro an Facebook beteiligt ist. Der Fonds hat strikte ethische Richtlinien, investiert zum Beispiel nicht in Unternehmen, die an Kriegen Geld verdienen, die Menschen ausbeuten oder der Umwelt schaden. Die Forderung der Journalisten, der Ethikrat des Fonds solle das Verhalten von Facebook prüfen. Es sei wohl an der Zeit, die eigene Macht zu nutzen, um seinerseits Facebook wohl durch den Abzug des Geldes zu zensieren. Der Fonds reagierte nicht, aber Facebook tat es. Zunächst gab es ein Statement aus der Europäischen Zentrale in London. Darin hieß es unter anderem, wir versuchen, die richtige Balance zu finden zwischen der Möglichkeit von Menschen, ihre Meinung zu äußern und der Wahrung einer sicheren und respektvollen Umgebung für unsere Gemeinschaft. Es sei aber nicht einfach, in einem Fall die Veröffentlichung des Bildes eines nackten Mädchens zu erlauben, in anderen Fällen dagegen nicht. Am Abend dann die komplette Kehrtwende. Man werde das Foto wieder auf Facebook-Seiten zulassen, von denen es gelöscht worden sei, hieß es in einer weiteren Erklärung, denn auch wenn man grundsätzlich beim Nein zur Darstellung eines unbekleideten Kindes bleibe, erkenne man die geschichtliche Bedeutung dieses Bildes an. Die gelöschten Fotos werden aber wohl nicht sofort wieder zu sehen sein, denn laut Facebook kann es einige Tage dauern, bis die entsprechenden Programmierungen geändert sind.